Kaspar Hauser. Das Rätsel seiner Zeit nach authentischen Quellen von Kurt E. Heine. Der Mensch ist ein dunkles Wesen. Er weiß nicht, woher er kommt, noch wohin er geht. Er weiß wenig von der Welt und am wenigsten von sich selber. Herr Polizeikommissär, was verschafft mir so spät die Ehre? Guten Abend, Fürst. Ich hatte nicht gedacht, am Pfingstmontag noch auf die Polizeiwachtstube zu müssen. Was gibt es denn, Schreiber? Ja, ein kurioser Fall. Weiß nichts damit anzufangen. Hm. Also, ich war heute mit dem Rittmeister von Wessenich nach Erlangen. Mhm. Wir kommen gegen 8 zurück und das kleine Töchterchen von Wessenich empfängt uns mit den Worten: Papa, ein wilder Mensch liegt in deinem Stall. Wir gehen hin. Tatsächlich. Da liegt auf der Streu ein Bursche, ungefähr 17 Jahre alt, und schläft. Hm. Na, wir rütteln ihn hoch und fragen, was er will. Kaum sieht er den Rittmeister in Uniform, da sagt er im schönsten Dialekt: Sechterne möchte ich werden oder so ähnlich. Ja. Und weiter haben wir nichts aus ihm herausbekommen. Hm. Immer wieder das Gleiche. So ein Reiter möchte er werden. Das sagt er auf jede Frage. Höchstens noch: Was nicht? Er ist vermutlich ein Irrer. Oder ein Betrunkener. Haben Sie ihn mitgebracht? Ja, der Schuster Weikmann und ich, wir haben ihn ja führen müssen. Er konnte kaum gehen. Hm. Überhaupt ist alles sehr merkwürdig mit ihm. Dieser Weikmann hat ihn irgendwo aufgelesen. Gut, gut. Bleimer, holen Sie die beiden herein. Hier ist schon mancher zum Sprechen gebracht worden. Das dachte ich auch. Und da Wessenich ihn nicht behalten wollte, da habe ich das Subjekt auf Wache gebracht. Das ist ja ein Monstrum. Und das heißt, er sieht ganz normal aus, nur so elendbleich. Aber sonst... Naja, Sie werden ja sehen. Schuhmachermeister Weikmann, Herrn Polizeirottmeister zu dienen. Warten Sie, bis Sie gefragt werden. Das ist der Bursche. Ja. Hm. Also, wie heißt du? Wie du heißt? Ein Stuhlbleimer, schnell. Fassen Sie an, Weikmann, der kann ja nicht mehr stehen. Bist du so müde, dass du umfällst? Reuter werden. Was? Nun rede schon los. Bist du krank? Reuter werden. Ich habe es ja gesagt. Mehr kriegen Sie nicht heraus. Das weiß ich nicht. Reiter werden. Sehen Sie, immer will er ein Reiter werden. Wie mein Vater werden ist. So, also dein Vater war Reiter. Das weiß ich nicht. Du hast es doch eben gesagt. Reiter werden. Wie mein Vater. Du. Hallo. Der schläft ja. Aber er hat doch die Augen offen. Trotzdem. Na, das gibt's doch gar nicht. Bleib mal. Halten Sie mal die Kerze vor die Augen. Na bitte. Er zuckt nicht. Hm. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Legen Sie ihn auf die Bank, bleib mal. Aber betrunken ist er nicht, das sehe ich. Herr Polizeirottmeister, ja? Wenn ich etwas sagen darf, an seinen Schuhen ist Blut. Na nu, ziehen Sie mal Schuhe und Strümpfe aus. Der Bursche ist ja völlig erschöpft. Und dieser Blick, wie ein Tier, das gehetzt wurde. Ja, schrecklich. Alles voll Blut, Herr Polizeirottmeister, und an den Fußsohlen lauter Blasen. Er scheint ja einen endlosen Weg gemacht zu haben bis Nürnberg. Nein, Herr Kommissär, da muss ich widersprechen. Als Schuster sehe ich das. Schauen Sie die Schuhsohlen. Ja? Der ist nicht weit hergekommen. Ja, das stimmt. Es ist vielmehr, wenn ich meine Meinung sagen darf, wie wenn ein Kind noch nicht richtig gehen kann. Ja, ich als Schuster... Lächerlich. Der Bursche ist ungefähr 17, 18 Jahre alt. Also so kommen wir nicht weiter. Lassen Sie ihn liegen, Weikmann, und erzählen Sie. Sie haben ihn also gefunden? Jawohl. Wo? Hier in Nürnberg? Vor meiner Haustür auf dem Unschlittplatz, Ecke Mittlere Kreuzstraße. Mhm. Es war so ungefähr um 4 Uhr heute Nachmittag. Da wackelte der Bursche den Bärleinhuter Berg hinunter und drückte mir einen Brief in die Hand. Ach ja, richtig, einen Brief. adressiert an den Herrn Rittmeister der 4. Eskadron. Deshalb wurde er bei Wessen nicht abgeliefert, wo ich ihn dann fand. Hm. Hat er unterwegs etwas gesagt? Sie hören ja, was er so plappert, Herr Rittmeister. Jedes Kind kann mehr reden als der. Eigenartiger Fall. Hm. Haben Sie den Brief bei sich? Ja, hier. Ich lese ihn vor. Bitte. Er ist schwer zu verstehen. Voller Fehler. Von der bayerischen Grenz, das Ort ist unbekannt, 1828. Mehr steht nicht drüber. Nun der Inhalt. Hochwohlgeborener Herr Rittmeister, ich schicke Ihnen einen Knaben, der möchte seinem König getreu dienen, verlangte er. Dieser Knabe ist mir gelegt worden, 1812, den 7. Oktober. Also ein Findling. Tja, wenn der Brief die Wahrheit sagt, ja. Ich überschlage Unwesentliches. Sie behalten ja den Brief hier. Mhm. Da steht noch. Ich habe seine Mutter nicht auf Fragen können. Ich habe mir gedenkt, ich müsste ihn für meinen Sohn haben. Ich habe ihn christlichen erzogen und habe ihm seit 1812 keinen Schritt weit aus dem Haus gelassen. Dass kein Mensch nicht weiß davon, wo er auferzogen ist worden, und er selber weiß nichts, wie mein Haus heißt, und das Ort weiß er auch nicht. Ich habe ihn nur bis Neumark geweist. Da hat er selber zu ihnen hingehen müssen. Ich mache meinen Namen nicht kundbar, denn ich konnte gestraft werden. Wenn es kein Schwindel ist, sieht es verdammt nach einem Verbrechen aus. In diesem Brief bezeichnet sich der Absender als armer Tagelöhner. Aber es lag noch dieser Zettel dabei. In dem steht etwas ganz anderes. Ich bin ein armes Mägdlein. Ich kann das Kind nicht ernähren. Geboren ist er am 30. April 1812. Heißt Kasper. Ja, die Schriften sind sich sehr ähnlich. Das ist auf Irreführung angelegt. Ich glaube nicht, dass wir viel darauf geben können. Wir werden die nötigen Recherchen über dieses Rätsel anstellen. Bleimer, legen Sie einen neuen Akt an. Signalement des Unbekannten. Eingeliefert 26. Mai 1828. Mittlere Statur, hellbraune Haare. Ovales Gesicht, breite, hohe Stirn. Braune Augenbrauen. Graue Augen, mittelgroße, etwas breite Nase, proportionierter Mund mit etwas aufgeworfener Unterlippe, ein rundes Kinn, heller, schwach keimender Bart an den Wangen, angenehme Gesichtsbildung, besondere Zeichen, keine. Kleidung, lassen Sie mal sehen. Er schläft immer noch. Jetzt hat er die Augen zu. Kleidung, dunkelgrauer Kittel, dergleichen Pantalons, kalbledene Halbstiefel. Herr Rottmeister, ja? Die Stiefel sind ihm zu klein. Ja, schon gut. Er hat ja kein Wanderbuch in der Tasche. Nur ein paar gedruckte Gebete und hier ein Schlüssel. Ja, und ein Rosenkranz. Nichts. Gar nichts, was einem irgendwas erklären könnte. Tja, sein Dialekt ist altbayerisch, soweit er sprechen kann. Demnach käme aus der Gegend Regensburg, Schraubing, Landshut. Das ist auch kein Anhaltspunkt. Die paar Sätze sind ja typisch eingelernt. Er erwacht wieder. Aha. So, gut. Steh mal auf. Aufstehen sollst du. Verstehst du nicht? Reiter werden. Ja, Reiter werden, das wissen wir jetzt. Verstell dich nicht, du simulierst ja, Kerl. Woher kommst du? Wie mein Vater werden ist. Hör mal zu. Wenn du jetzt nicht antwortest, kriegst du Prügel mit dem Stock, verstanden? Reiter, wenn... Quatsch, woher du kommst, will ich wissen. Heißt du Kaspar? Warum starrst du denn die Kerze so an? Hast du noch nie eine Kerze gesehen? Wisch dir die Tränen ab. Wo ist dein Sacktuch? Hier liegt es, Herr Kommissär. Übrigens, das ist gezeichnet mit KH. KH? Dann könnte Kaspar stimmen. Kerl, du kriegst Prügel, wenn du mir jetzt... Au! Ah, das hat er also verstanden. Nein, nein, nein. Er ist mir seine Hand an die Kerze gekommen. Ich glaube, der weiß nicht mal, was Feuer ist. Ganz ruhig hat er in die Flamme gegriffen. Ich habe es nicht gesehen von hier. Komm mal an den Tisch. Bringen Sie ihn hin, Bleimer. Ihr versteht es ja nicht. Mit Strenge erreicht man auch nichts. Ich glaube, er weiß gar nicht, was das ist. Ihr Schreiben scheint ihn zu interessieren, Bleimer. Sehen Sie doch. Komisch. Geben Sie mal Ihre Feder. So. Nun schauen Sie sich das an, Scheuern. Das ist nicht zu glauben. Er schreibt. Ja, gut. Mach weiter. Das weiß ich nicht. Rede nicht, schreib. So. Ja, so. Kasper. Ja, ganz deutlich. Kasper. Also doch. Weiter. Ha, hau, weiter. Er schreibt sehr deutlich. Lass sehen. S-E-R Hauser. Hm. Heißt du Kasper Hauser? Ist das da auf dem Papier dein Name? Ob das dein... Oh mein Gott, schon wieder. Helfen Sie ihm hoch, Bleiber. Weigmann, fassen Sie mit an. Er ist ohnmächtig. Ja, oder sonst irgendetwas. Ich weiß nicht, was ich aus diesem Zustand machen soll. Wohin? Wohin? Auf der Polizei kann er diese Nacht nicht bleiben. Bringen Sie ihn ins Gefängnis zum Westner Tor. Der Wärter Hiltl soll sich seiner annehmen und holen Sie Dr. Preu zu ihm. Vorsichtig tragen! So. Herr Weigmann. Jawohl. Wir brauchen Sie dann morgen wieder zur Zeugenaussage im Fall Hauser. Jawohl, Herr Polizeiwachtmeister. Gute Nacht. Gute Nacht. Empfehle mich, Herr Kommissär. Gute Nacht. Tja, was schreibe ich nun auf den Aktendeckel? Fall Kaspar Hauser? Ich glaube, das kann man mit Vorbehalt amtlich verantworten. Bevor wir nicht mehr wissen, bestimmt. Was meinen Sie denn zu dieser mysteriösen Geschichte? Schwindel? Wahnsinn? Verbrechen? Darüber soll sich das königliche Kreis- und Stadtgericht den Kopf zerbrechen. Ich kann nur eins sagen. Das ist der rätselhafteste Fall, den ich bisher erlebt habe. Ich will zu Gefängniswärter Hiltl. Hier ist mein Passierschein. Lassen Sie Professor Daumer durch. Guten Tag, Herr Professor. Tag, Hiltl. Sie sind ja ein täglicher Gast auf dem Westner Turm. Die Wache kennt Sie schon. Na, wie geht's unserem Kasper heute? Gut, Herr Professor. Er ist gelehrig und gutmütig. Ja. Na, wie lange ist er jetzt schon hier? Warten Sie. Wir haben heute den 11. Juli und am 26. Mai kam er. Das wären 35 und 11. Also 46 Tage. Na, also dafür hat er schon viel gelernt. Das verdankt er Ihnen, Herr Professor. Sie haben ihm ihr erstes Sprechen beigebracht. Ach, nein, Hiltl. Ich habe hier nur herausgeholt, was in diesem armen Menschen bis heute verschüttet war. Na, was machen seine Füße? Ach, er geht immer noch schlecht. Aber die Fußsohlen sind geheilt. Hm. Nur so zart. Ach, Herr Professor, der Kasper ist im Leben kein Bauernbursch. Der ist was Feineres, glauben Sie mir. Dr. Osterhausen hat ihn gestern wieder untersucht. Der meint es auch. Ach was? Ja, und wissen Sie, was er beobachtet hat? Ja? Kaspers Knie sind ganz anders als bei anderen Menschen. Wenn er am Boden sitzt, liegen seine Beine so, dass die Kniescheibe nicht hervortritt, sondern ein richtiges Loch bildet. Und seine Kniekehlen liegen so fest auf dem Boden, da können Sie keine Karte drunter durchschieben. Hm. Dr. Osterhausen sagt, das sei eine Abnormität. Ja, Hiltl, das kommt davon, weil er ungefähr 15 Jahre irgendwo eingesperrt war und in dieser Lage auf dem Boden saß. Um Gottes Willen, Herr Professor, wer hat das dem armen Menschen angetan? Ja, wenn man das wüsste. Ja, ist es denn bewiesen? Das habe ich in wochenlanger mühseliger Arbeit aus ihm herausgekriegt. Und seine gegen jedes Licht empfindlichen Augen, die beweisen es auch. Haben Sie denn Bürgermeister Binders Bekanntmachung vom 7. Juli nicht gelesen? Nein, nein, Herr Professor, ich komme so selten in die Stadt. Aha. Hier ist sie. Hören Sie mal. Bekanntmachung, einen in widerrechtlicher Gefangenschaft aufgezogenen und gänzlich verwahrlosten, dann aber ausgesetzten jungen Menschen betreffend. Vom Magistrat der königlich bayerischen Stadt Nürnberg wird hiermit ein Fall zur allgemeinen öffentlichen Kenntnis gebracht, der so merkwürdig und in seiner Art so unerhört ist, dass er nicht nur die Aufmerksamkeit aller Polizei und Justiz, Zivil- und Militärbehörden, sondern auch die Teilnahme aller fühlenden Menschen unseres Vaterlandes in Anspruch nimmt. Weiß Gott, Herr Professor. Bürgermeister Binder, der berichtet dann also über Kaspers Auffindung und fährt dann so fort. Ob nun schon dieses erste Verhör und die Art und Weise, wie er sich dabei benahm, keine Veranlassung gaben, dass Blödsinn oder Verstellung zugrunde liegen, sondern vielmehr auf die Meinung führen mussten, dass dieser junge Mensch von seiner Kindheit an mit Entbehrung aller menschlichen Gesellschaft auf die unmenschlichste Weise in einem tierähnlichen Zustand einsam gefangen gehalten worden sei, so unterstellte ihm doch der Magistrat der genauen Untersuchung und Beobachtung des hiesigen königlichen Stadtgerichtsarztes. Das gerichtsärztliche Gutachten fiel nach 6 Tagen wörtlich dahin aus, dass dieser Mensch weder verrückt noch blödsinnig, aber offenbar auf die heilloseste Weise von aller menschlichen und gesellschaftlichen Bildung gewaltsam entfernt, wie ein halbwilder Mensch erzogen worden, zur ordentlichen Kost nicht zu bewegen sei, sondern bloß von schwarzem Brot und Wasser lebe. Viele Wissenschaftler und hochgestellte Personen erhielten Zutritt zu ihm, und ihre mehrfältig ausgesprochenen Erklärungen stimmen mit den Ansichten der unterzeichneten Polizeibehörde überein. Nicht alle, Herr Professor. Ich höre so manches. Und es kommt viel zu viel, um ihn anzugaffen wie ein Wundertier. Ja, ja. Der hat bald mehr Zulauf als dieser Paganini, der Geiger. Ach, den kenne ich nicht. Ja, nur, wie geht's denn nun weiter? Also, er selbst befindet sich in einem möglichst freien Zustande, bleibt sich aber der täglichen sichtbaren erfreulichen Fortschritte in seiner geistigen Entwicklung ungeachtet, in der ersten Erzählung seines Schicksals treu. Naja, das werde ich also heute wieder prüfen. Da kommt der Herr Bürgermeister. Wer sind denn die Herren bei ihm? Polizeirottmeister Wüst und Polizeikommissär von Scheuerl. Ach, das ist aber unangenehm. Ich wollte mit Kaspar allein sein. Ich komme ihm selten näher, wenn so viele dabei sind. Guten Tag, Professor. Tag, Hiltl. Herr Bürgermeister, meine Herren. Lieber Professor, wir wollten mal wieder nach Kaspar schauen. Bleibt er noch immer bei seinen Aussagen? Absolut. Na, man kann das wohl kaum Aussagen nennen, dieses unzusammenhängende Gestammel. Oh, es ist in seiner Art durchaus zusammenhängend und vor allen Dingen überzeugend. Ja. Sie teilen die Ansicht des Herrn Bürgermeisters? Ja, die Ihnen nicht passt, Scheuerl, ich weiß es. Wenn Ihnen nur Ihr gutes Herz keinen Streich spielt, Herr Bürgermeister, haben Sie Beweise, dass dieser Hauser, wenn er so heißt, kein Betrüger ist? Wir von der Polizei. Verzeihung, auch ich bin Daumers Ansicht, dass Kaspar das Opfer eines entsetzlichen Verbrechens ist, was uns ja seine Erzählung immer wieder bestätigt. Wenn sie stimmt. Vor allem haben wir keinerlei Anhaltspunkte für seine hohe Geburt, von der Sie sprechen, und die ich für ein Märchen halte. Bitte, ich habe nur von der Vermutung geschrieben, dass mit seiner widerrechtlichen Gefangenheit ihm vielleicht sein Vermögen oder wohl gar die Vorzüge vornehmer Geburt vorenthalten werden sollen. In jedem Falle ist er bisher der höchsten Güter des Lebens beraubt gewesen. Einer frohen Kindheit und einer normalen physischen und geistigen Ausbildung. Ich bin Pädagoge, meine Herren, und ich weiß, welch unerhörtes Verbrechen hier an einer Menschenseele begangen worden ist. Aber Hausers Begriffe sind doch, ob nun wahr oder gespielt, noch keineswegs so geordnet, dass hierauf gebaut und mit Zuverlässigkeit eine Nachforschung angestellt werden kann. Hier aber handelt es sich um einen Menschen. Oder um einen Schwindler. Na, ich möchte den Schwindler sehen, der nicht mehr erreichen will als Kaspar. Der glücklich und zufrieden auf unserem Festnerturm haust, weil ihm der Kerker die Heimat ist. Ja, glauben Sie denn, dass man einen ganzen Staatsapparat an der Nase herumführt, um endlich mit einem Holzpferdchen selig zu sein? Das ist ja wahr. Herr Bürgermeister! Was gibt es, Hiltl? Herr Bürgermeister, Herr Appellationsgerichtspräsident Staatsrat von Feuerbach wünscht, den Hauser zu sehen. Wir lassen Exzellenz bitten. Was sagen Sie dazu? Das ist die Antwort auf Ihre Dichtung, Herr Bürgermeister. Und eine heftige, wie ich fürchte. Wenn sich Feuerbach persönlich von Ansbach nach Nürnberg bemüht, dann glaube ich... Guten Tag, meine Herren. Herr Präsident. Ich fand Sie nicht auf dem Rathaus, lieber Binder. Und da ich dieses Unikum von Hauser selber sehen wollte... Bitte sehr, wenn sich Exzellenz durch diese Tür bemühen wollen. Verzeihung, Herr Bürgermeister. Ich bitte sehr um Entschuldigung, Exzellenz. Was wünschen Sie? Professor Daumer vom hiesigen Gymnasium. Ich möchte nur darum bitten, mich vorgehen zu lassen. Mich kennt Kaspar und zu mir hat er Vertrauen, wenn er so viele Herren auf einmal sieht. Gut, gehen Sie voran. Hier bitte, Exzellenz. Danke. Wo ist er? Dort, Exzellenz. Er schläft. Er sieht eigentlich schön aus. Zart gebaut, schmale Hände, gut geformt, aristokratisch. Auch nichts zu haben solche Hände, Exzellenz. Ich bin gewohnt, meine Beobachtungen selber zu machen, Herr Kommissär. Verzeihung, Exzellenz. Können Sie ihn wecken, Herr Professor? Ich will es versuchen, Exzellenz. Ziehen wir uns etwas zurück, meine Herren. Kaspar. Kaspar, na, nicht erschrecken, Kaspar. Ich bin's doch. Dein Du. Der Du ist da. Viel Du. Ja, Kaspar, noch viele Du. Aber nur gute Du. Tun Kaspar nichts. Na, wie geht's, Kaspar? Kaspar, ganz wohl. Du willst sagen, ich fühle mich ganz wohl. Hm? Na, sag das einmal. Wer ist ich? Du. Du ganz wohl. Sehen Sie, Exzellenz, der Ich-Begriff fehlt ihm noch ganz. Er ist also auf der Entwicklungsstufe der allerersten Kindheit. Das ist ein guter Du, Kaspar. Kaspar, gib dem Du jetzt die Hand. Will Kaspar? Kaspar will. Stille Haare. Was meint er? Na, Ihre weißen Haare, Exzellenz. Weiß ist für ihn eine stille Farbe. Ja, Kaspar, weiße Haare, wie Schnee. Schnee kennt er noch nicht. Schnee kommt im Winter, Kaspar. Was ist Winter, Du? Ist Winter dunkel? Ja, im Winter ist es oft dunkel. Dunkel, gut. Kaspar war immer im Dunkel. Wo war Kaspar immer im Dunkel? Vor Kaspar herkam. Bevor Kaspar herkam. Hm? Na und wie groß war das Dunkel? So. Diese Bewegung macht er jedes Mal auf diese Frage. Seine Kerkerwände muss er also mit ausgebreiteten Hemden berührt haben können. Und die Decke muss so niedrig gewesen sein, dass er nicht stehen konnte. War niemand bei Kaspar? Rösli. Das scheint sein einziges Spielzeug gewesen zu sein. Wer kam zu Kaspar? Der Du. Dieser Du muss ein Kerkermeister gewesen sein. Wie kam Kaspar hierher? Der Du kam, dann weißes Loch, Kaspar Augen zu, dann auf, tat weh. Er meint wohl, die Helle tat ihm weh, als die Tür aufging. Ganz recht, Exzellenz. Na weiter, Kaspar. Was tat der Du? Nahm Kaspar, dann mit Kaspar so gemacht. Sehr viel, so. Aha, er hat ihm das Gehen gezeigt. Gehen. Kaspar gehen. Viel gehen. Kaspar wehgetan. Der Du Rösli geholt. Kaspars Rösli? Rösli so sein. Also ein großes Pferd. Großes Rösli gehen? Kaspar und Du? Nicht mehr gehen. Sie sind also dann wohl bis in die Nähe Nürnbergs gefahren. Wahrscheinlich. Da draußen fährt ein Wagen vorüber. Zeigen Sie dem doch schnell. Ja, komm mal her, Kaspar. Sieh mal da. Ist Kaspar so gefahren? Ui, so gefahren. Viel gefahren. Das stimmt also. Reuter. Ja, Kaspar, das da, das ist ein Reiter. Reuter werden. Wie mein Vater wen ist. Ja, das ist der stereotype Satz von ihm, Exzellenz. Hat das der Du gesagt, Kaspar? Der Du? Viel gesagt mit Kaspar. Reuter werden. Und wo war der Du dann? Großes Dorf. Du fort. Nur Kaspar. Was meint er mit dem großen Dorf? Wir nehmen an Nürnberg. Du gesagt. Da geh hin. Hm? Dann der Du fort. Und Kaspar in großes Dorf gehen, war es so. So, Rösli haben. Jetzt will er sein Holzpferdchen haben. Hier, Kaspar. Und nun kann rings um ihn vorgehen, was will. Er nimmt keine Notiz davon, sobald er spielt. Eigenartig, ja. Das ist der tierische Seelenschlaf, in den er vermutlich einen großen und schönen Teil seines Lebens verlebt hat, ohne ihn gelebt zu haben. So wie er da sitzt, muss er 16, 17 Jahre, wir wissen nicht, welche Ewigkeit, in seinem Kerkerloch zugebracht haben. Sehr entsetzlich. Kommen Sie, meine Herren. Gehen wir. Herr Bürgermeister, ich kam, um Sie wegen Ihrer Bekanntmachung zur Rede zu stellen. Nachdem ich aber Kaspar gesehen habe, teile ich Ihre Ansicht und werde Ihr Vorgehen bei der Kreisregierung vertreten. Danke, Exzellenz. Verzeihung, Herr Bürgermeister. Der Bediente des Herrn Rittmeisters von Wessenig ist draußen und will den Kaspar holen. Was? Wozu? Herr Rittmeister hat Gäste von auswärts zu Haus und möchte Ihnen Kaspar zeigen. Ja, wird denn der Kaspar hier für Geld gezeigt? Ist er eine Schaubudenattraktion? Herr Bürgermeister, ich setze Ihr Einverständnis voraus, wenn ich sage, damit ist Schluss. Allerdings, davon ahnte ich nichts. Man sollte ihn zu einer vertrauenswürdigen Persönlichkeit in Pension geben. Ich bin jederzeit bereit, Kaspar zu mir ins Haus zu nehmen. Sie, Herr Professor, ausgezeichnet. Ja, das wäre wohl die beste Lösung. Ich werde mich mit Regierungspräsident von Mieg in Verbindung setzen, damit der Arme Ihrer Pflege und Erziehung anvertraut wird. Könnten Sie ihn in einer Woche, also am 18. Juli, aufnehmen? Aber mit Freuden, Exzellenz. Ich werde Ihnen das nicht vergessen, Herr Professor. Wir alle nicht, lieber Daumer. Ja, was soll der Bediente Herrn von Wessenich jetzt sagen? Wenn Leute so wenig Achtung vor dem Schicksal dieses Unglücklichen haben, dann muss man deutlich werden. Man sage diesem Herrn, Kaspar Hauser ist kein dressiertes Mondkalb, sondern ein Mensch. Du bist ein Mensch, Kaspar. Das weißt du doch. Du heißt Professor. Ich heiße Friedrich Daumer, so wie du Kaspar Hauser. Und ich bin Professor. Das bedeutet Lehrer. Ja, und was denkst du? Es gibt viele Tage? Die kann man nicht zählen, Kaspar. Wie heißt dieser Tag? Dieser Tag heute heißt der 17. Oktober im Jahr 1829. Ein Jahr sind viele Tage. Zusammen 365. Du bist jetzt zum Beispiel schon ein Jahr und 3 Monate bei mir im Haus. Na, den Kalender lernst du auch noch. Erst lernen und dann heim. Aber wohin, Kaspar? Du bist doch bei uns daheim. Bei mir und bei meiner Schwester und bei meiner Mutter. Kaspar hat auch eine Mutter. Kennst du sie? Mutter kommt, wenn dunkel ist. Wenn Kaspar im Schlaf denkt. Wie siehst du sie dann? Mutter kommt aus einem Haus. Großes Tor. Wie auf dem Turm. Wie auf unserer Burg, oder was? Wie da. Friedrich. Oh, aber Kaspar, schrick doch nicht so. Es ist doch meine Mutter. Wer denn sonst? Ruhig, Kasperchen. Mutter. Ja, die Mutter. Komm zu mir in die Küche, komm. Ich nehme ihn mit, Friedrich. Herr Bürgermeister und Herr Baron von Tucher sind da. Oh, bitte herein, meine Herren. Geh, Kaspar. Guten Tag. Guten Tag, Professor. Guten Tag. Na, fehlt Ihnen etwas? Sie sehen nicht gut aus. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen angestrengt. Kaspars Unterricht macht müde. Sie haben viel Last mit ihm? Ah, Last nicht, Herr Baron. Aber es ist unendlich schwer, den langsamen Weg vom Ding zum Wort mit ihm zu gehen. Allerdings lohnt es sich. Seine geistige Entwicklung ist vollkommen befriedigend. Er sieht auch viel besser aus. Es macht wohl die frische Luft und das Reiten. Ja, wir können Stallmeister von Rumpler nur dankbar sein, dass er ihm so uneigennützig Reitstunden gibt. Schon heute früh um 9 Uhr sah ich die beiden stolz an mir vorüberreiten. Aber da müssen Sie sich getäuscht haben, Herr Bürgermeister. Um 9 Uhr war Kaspar bei Herrn Oberlehrer Emmerling zur Rechenstunde. Nanu, Emmerling klagte mir, dass Kaspar seit einer Woche nicht mehr gekommen sei. Sind Sie sicher, Herr Baron? Vollkommen. Obendrein komme ich eben von Rumpler und habe ihm noch Komplimente über Kaspars Reiten gemacht. Die beiden waren heute Morgen bis zum Schmausenbuck hinaus. Einen Augenblick. Kaspar! Kaspar! Komm doch mal rein. Guten Tag. Wo warst du heute Morgen? Bei Herr Lehrer, rechnen. Das ist nicht wahr. Doch, ist wahr. Du kannst Lehrer fragen. Kaspar, Herr von Tucher und ich haben dich reiten gesehen. Nein! Ja. Weinen hilft nichts. Lügen ist schändlich, Kaspar. Das ist ja schon das dritte Mal, dass ich dich ertappe. Geh auf dein Zimmer, los. Will dich heute nicht mehr sehen. Gut so. Sie müssen streng mit ihm sein, Professor. Ach, alles Strenge nützt nichts, wenn die Menschen ihn mir verderben. Ich habe ihn vom Ding zum Wort geführt, aber das Wort führt ihn zu den Menschen und die machen ihn verrückt und eitel und eingebildet und hochnäsig, wenn sie ihn weiter wie ein Wunder behandeln. Er wird ja verzogen wie ein Prinz. An der Seite galanter Damen wird er zu Landpartien in den schönsten Equipagen gefahren. Und ich kann nichts dagegen tun, wenn Sie nicht einschreiten, Herr Bürgermeister. Wir planen längst, Herr von Tucher, die Vormundschaft zu übergeben. Sein Name und sein Ansehen kann Kaspar vor dieser Sensationslüsternheit schützen. Weiß Gott, was Kaspar sich schon einbildet, wenn man sich nicht scheut, ihn in vornehmen Zirkeln beim Tee herumzureichen. Ich habe es selber mit anhören müssen, wie Sie in einer Gesellschaft vor seinen Ohren debattierten, welches Fürstenhaus ihn ausgestoßen haben könnte und ähnliche Märchen. Und wissen wir, ob an allem Geschwätz nicht etwas dran ist? Es geschehen eigentümliche Dinge, meine Herren. Die Zeitungen, die meine Bekanntmachung über Hausers Kerkerjahre publizieren, wurden beschlagnahmt. Wer hat da seine Hand im Spiel? Herr von Tucher und ich senden einen langen Bericht über die ersten Zeugenverhöre an Präsident von Feuerbach nach Ansbach und er kommt nicht an. Ach, das ist ja sehr merkwürdig. Ja, Kaspar selber ist auch so schreckhaft geworden. Neulich wurde er beinahe ohnmächtig, als er den schwarzen Kaminfeger ins Haus kommen sah. Seitdem geht er in unbekannten Viertel nie mehr ohne Begleitung. Ist das eigentlich wahr, dass Herr von Wessenich Kaspar erzählt hat, er habe einen Brief von seiner Mutter erhalten? Sie würde ihm sich in 2 Jahren zu erkennen geben? Was? Ja, das stimmt. Genau vor 14 Tagen. Kaspar erzählt es meiner Frau. Wessenich wurde vernommen und erklärte die Sache für einen Scherz, den er sich mit Kaspar erlaubt habe. Was wollen Sie? Sagte er. Der Bursch, der führt doch die ganze Welt an der Nase herum. Da soll ich mir keinen Spaß mit ihm gestatten dürfen? Das ist unverantwortlich von Wessenich. Daher also Kaspars Träume von seiner Mutter. Sture Menschen, die mit diesem armen Kerl Schindluder treiben. Ach, meine Herren, ich brauche frische Luft. Wollen wir nicht noch etwas gehen? Mit Vergnügen. Kommen Sie. Aber nach Ihnen, Herr Baron, nach Ihnen. Danke. Wissen Sie, dass man sich sogar erlaubt, mir anonym Briefchen ins Fenster zu werfen? Ach, Ihr Haus und der Fremde werden gewarnt. Kaspar! Kaspar! Anna, hast du Kaspar nicht gesehen? Nein, er wird auf seinem Zimmer sein. Nein, da ist er nicht. Aber vielleicht bei Friedrich. Ach, das kann ich mir nicht denken. Hier ist er auch nicht. Hat ihn Friedrich vielleicht mitgenommen? Nein, Friedrich ist mit den Herren im Garten. Er hat doch Kaspar auf sein Zimmer geschickt. Frag doch mal unten bei Haubenstrickers, ob er dort ist. Kaspar! Kaspar! Bist du da drin, Kaspar? Nein, hier ist offen. Da unten ist er nicht. Oh. Ja, was hast du denn, Kind? Ach, nichts, nichts. Ich will mir da gefallen. Du hast dich schmutzig gemacht da. Oh ja, wie dumm. Das ist ja ganz rot. Mutter, schau mal, was ist denn das bloß? An der Hand hast du auch was. Ja, komm mal ans Fenster. Um aller Heiligen Willen, Anna. Das sieht ja aus wie Blut. Wo ist die Kerze? Ach, die Kerze. Hier, was willst du denn? Die Treppe ansehen. Bleib du oben, Mutter. Ach, wenn nur nichts mit Kaspar ist. Ruf Friedrich darauf, Mutter. Ja. Friedrich! Hier sind lauter Blutflecken. Was sagst du? Friedrich! Die ganze Treppe ist voll Blut. Um Gottes Willen! Friedrich! Was ist, Mutter? Komm schnell, hier ist was passiert. Komm, Stricker, helfen Sie doch bitte. Habt ihr was gefunden? Nein, wir suchen Kaspar überall. Der ist doch auf seinem Zimmer. Nein! Und hier ist alles voller Blut. Hier auch. Was ist da? Der Kellereingang. Friedrich, was ist denn? Die Tür geht schwer. Fassen Sie da an! Mutter, du kennst die Kaspar. Tot. Langsam, Haubenstrecker. So. Noch jetzt besser. Wohin? In sein Zimmer. Oh, lieber Gott. Kaspar. Unser Kaspar. Machen Sie bitte die Tür auf, Frau Dorn. Ja, gleich. Hier. Mein Gott. Dort aufs Bett. So, danke. Hol Tücher für das Blut. Herr Haubenstrecker, laufen Sie bitte zur Polizei und sagen Sie, Bürgermeister Binder sucht, wer gerade da ist. Und dann Stadtgerichtsarzt Dr. Breuer. Aber bitte schnell, schnell, schnell. Er ist nicht tot. Sehen Sie doch. Gottlob. Er will was sagen. Kaspar. Was war denn? Psst, ruhig. Professor, erzähl. Mann schlag wie in Küche. Mutter sagen wollen, nicht gefunden. In mein Zimmer gekommen. Hinunter in Keller versteckt. Er ist wieder bewusstlos. Kein Wunder bei dem Blutverlust. Sehen Sie nur die Wunde. Von der Nasenwurzel quer über die Stirn mit ganz scharfen Rändern. Also eine reine Schnitt- oder Hiebwunde. Jedenfalls mit einem sehr scharfen Instrument ausgeführt. Aber wer nur? Ich brauche ein neues Tuch, Anna. So viel Blut. Waren Fremde hier? Außer uns? Nein, nur der Metzgerbursch. Die Bäckermagd. Das Milchmädchen und die Magd vom Kandidaten Günther, die das Essen für ihn holte. Ja, aber sonst Mann weiß weg. Ich niemand, der... Mann, weg. Mann, kommt. Ruhig, er spricht wieder. Nicht Mund zu halten. Der Mann mich umbringen. Weg. Nicht umbringen. Ich alle Menschen lieb. Niemand hat nichts getan. Warum Mann mich umbringen? Ich auch gern lebe. Ich dir niemals was getan. Du mich niemals herausgetan aus Gefängnis. Du mich gar umbringen. Du mich zuerst umgebracht, ehe ich verstanden, was Leben ist. Du musst sagen, warum du mich eingesperrt hast. Ja. Meint er wohl seinen Kerkermeister? Sein Du wahrscheinlich. Kaspar, verstehst du mich? Mann, welch geschlagen. Schwarzer Mann, wie in Küche. Er meint wieder Kaminfeger, der ihn so erschreckt hat. Kaspar, hat der Mann etwas gesagt? Du musst doch noch sterben, ehe du aus Nürnberg kommst. Ach, lass mich leben. Jetzt liegt er wieder da wie tot. Anscheinend eine Gehirnerschütterung. Aber die Wunde ist Gottlob nicht tief. Der Dr. Preu kommt über die Straße. So, das ist gut. Er kann ihm mehr helfen als wir. Kommen Sie, meine Herren, wir wollen unten die Polizei erwarten. Vielleicht kann sie das neue Rätsel lösen. Schlaf, Kasper. Armes, liebes Kind. Was hast du schon alles durchgemacht und was steht dir noch bevor? Sonst, Herr Bürgermeister, werden eigentlich die Nachforschungen in der Angelegenheit des Mordversuchs noch fortgeführt? Natürlich, wenn auch hoffnungslos. Oder glauben Sie, Herr von Thurer, dass man jetzt, nachdem 2 Jahre vorübergegangen sind, noch eine Spur des Täters findet? Wenn es überhaupt einen gab. Ach, Sie sind auch schon von Merker beeinflusst. Da liegt ja sein Buch. Der Titel ist vernichtend. Kaspar Hauser, nicht unwahrscheinlich ein Betrüger. Dargestellt von Polizeirat Merker, Berlin 1830. Danke, ich kenne seit einem Jahr. Lieber Herr Bürgermeister, ich billige diese Schrift durchaus nicht und bin keineswegs Merkers Ansicht, wenn er hier sagt, es hat einigen Anschein, als hätte ein recht verschmitzter Schulbube, dem viele Romane gewisser Klassen in die Hände fielen, gegen Willen und Wissen seiner Angehörigen Kavallerist werden wollen, ist aber nun durch eine eigentümliche Wendung der Vorgänge in Nürnberg in seine jetzige Rolle hineingeraten, die ihn zum Kind von Europa erhebt. Das Kind von Europa? Dieses Wort ist berühmt geworden. Leider. Und Kaspar bildet sich nicht wenig darauf ein. Das ist das Schlimmste daran. Viel schlimmer als die dumme Behauptung, Kaspar sei ein Betrüger. Das anatomisch-psychologische Gutachten von Dr. Osterhausen widerlegt ja Merkers Theorie einwandfrei. Hätte ein Betrüger von solch außerordentlichen Gaben und Fähigkeiten nötig gehabt, eine so bescheidene Rolle zu spielen wie unser Kaspar? Was hat er denn erreicht? Er lebt bei Ihnen, lieber Baron. Die Frage ist, ob er Buchbinder oder Uhrmacher werden soll. Nein, nein, ich glaube niemals, dass Kaspar ein Betrüger ist. Ich auch nicht. Und doch merke ich, dass Sie ihn nicht mehr so gern haben. Warum? Das halbe Jahr in Bieberbachs Haus hat ihm nicht gut getan. Gewiss, es war sehr edel von Bieberbachs, dass sie Kaspar aufnahmen. Aber dann stellte sich heraus, wie unheilvoll das Haus Bieberbach für ihn werden sollte. Kaspar wurde vorgeritten wie ein Zirkuspferd. Und das alles stieg ihm zu Kopf. Er machte sein Geheimnis immer noch größer, wurde der Schauspieler seiner selbst und log das Blaue vom Himmel dazu. Bis dann der Krach kam, die Pistolengeschichte, na, Sie wissen ja. Nicht genau. Also, Kaspar hatte wieder einmal gelogen. Bieberbach ertappte ihn dabei und verbot ihm zur Strafe, mittags zu ihnen zu gehen. Richtig, ja, ich erinnere mich. Wütend darüber schrie Kaspar, da will ich lieber nimmer leben. Stürzte in sein Zimmer und kurz danach hörte Bieberbach einen Pistolenschuss. Man fand Kaspar blutend am Boden, der Schuss hatte ihn am Kopf gestreift. Kaspar erklärte so: Er wollte Bücher von einem hohen Gestell nehmen, rutschte aus, suchte sich an einer geladenen Pistole, die an der Wand hing, zu halten. Die Pistole ging los und die Kugel ritzte ihn. Die Verwundung war so unbedeutend wie die Aufregung groß. Aber danach war es aus mit Bieberbachs Gastfreundschaft und Kaspar kam in mein Haus. Na, hier wird er ja Gott sei Dank strenger gehalten, wie ich merke. Was Kaspar absolut nicht passt. Anfangs ging es auch hier noch zu, wie in Weimar mit Goethe. Kein Fremder verließ Nürnberg, ohne Kaspars Bekanntschaft gemacht zu haben. Damit habe ich Schluss gemacht. Lieber Baron, wir wollen die Neugierde der Fremden doch nicht prinzipiell verurteilen. Ja, ich verstehe Ihre Gründe als Stadtoberhaupt. Sie rechnen mit dem Kind Europas als Anziehungspunkt für Fremde. Nein. Aber denken Sie nur mal an den Segen, den Kaspar die Bekanntschaft mit Lord Stanhope gebracht hat. Nennen Sie das einen Segen? Na, ich bitte Sie. Lord Stanhope hat 500 Gulden ausgesetzt, um den Täter des Mordversuchs zu finden. Sehr nobel zugegeben. Er hat aber auch Kaspar selber 100 Gulden geschenkt. Und der tägliche Umgang mit dem Alof Stanhope verdreht Kaspar vollends den Kopf. Ja, will Lord Stanhope ihn adoptieren und in den englischen Hochadel einführen? Wir wollen doch lieber vernünftig sein und den Buchbinder werden lassen. Sie haben etwas gegen Lord Stanhope seit der Ungarnreise. Aber bitte, war sie nicht ein Unsinn? Nur weil Herr von Pirchen Kaspars Traumgestammel ungarische Worte entdeckt zu haben glaubt, müssen wir nach Ungarn reisen, um Kaspars Stammschloss zu entdecken. Noch ein Glück, dass wir wegen der Cholera umkehren mussten und der Spaß auf Stanhopes Rechnung ging. Oh, Herr Baron! Kaspar! Kannst du nicht anklopfen? Verzeihung. Guten Abend, Herr Bürgermeister. Guten Abend, Kaspar. Lord Stanhope hat mich in seinem Wagen mitgefahren nach Erlangen. Henry, Lord Stanhope wollte, dass ich... Duzt ihr euch schon? Was ist duzt? Sagt ihr du zueinander? Jawohl. Henry ist draußen, will sie sehen. Lord Stanhope will mich sprechen? Er hat so gesagt. Lupus in fabula. Milord, bitte kommen Sie herein. Entschuldigen Sie, dass Kaspar Sie draußen warten ließ. Seine Manieren sind noch nicht die besten. Ich finde Kaspars Manieren köstlich. Leben Sie einmal in Englands Hochadel, dann ist er eine Erfrischung. Ich kann es nicht beurteilen, da ich im Nürnberger Adel zu Hause bin. Gewiss, das ist ein Unterschied. Ich zweifle nicht daran, Milord. Herr Bürgermeister. Milord. Sie hatten die Güte, Milord, Kaspar mit nach Erlangen zu nehmen, wie ich nachträglich erfahre. Sie werden mir die kleine Eigenmächtigkeit verzeihen, Baron. Ich stellte Kaspar einigen Professoren vor, deren psychologische Untersuchungen Kaspars für die Wissenschaft von großem Nutzen sein werden. Verzeih mir, Lord, es ist mir als Kaspars Vormund ziemlich gleichgültig, ob die Wissenschaft aus ihm Nutzen zieht. Vielmehr bekümmert es mich, dass er selbst Schaden darunter leidet. Ich verstehe nicht. Milord, Sie führen ihn über die Grenzen seines bescheidenen Daseins hinaus. Sie erwecken Hoffnungen in ihm. Aber es ist unmöglich, das hier weiter zu besprechen. Kaspar, geh auf dein Zimmer. Henry! Soll ich? Kaspar, hast du gehört, was ich gesagt habe? Aber bitte, er kann doch bleiben. Es geht ja schließlich um ihn. Was sagen Sie, Herr Bürgermeister? Milord, ich möchte Herrn von Tura in seiner Eigenschaft als Vormund Kaspars nicht vorgreifen, obwohl ich nicht verkenne, dass Ihr Wunsch, Milord, in diesem Falle großes Gewicht hat. Herr Bürgermeister, wenn Sie meinen, dass Lord Stanhope Kompetenzen eingeräumt werden müssen, die meine Vormundschaft überwiegen... Sie sind empfindlich, lieber Baron. Ich will doch nur Kaspars Bestes. Ihr bester Wille steht außer jeder Frage, Milord. Aber ob es das Beste für Kaspar ist, wage ich zu bezweifeln. Kaspar, ich wünsche jetzt selber, dass du gehst. Gute Nacht, Henry. Schlaf gut, mein lieber Junge. Ich hol dich morgen ab. Wie habe ich Ihre letzten Worte zu verstehen, Milord? Herr von Tucher, ich bin mit Gütern insoweit gesegnet, dass ich das Glück habe, auch Pflichten der Wohltätigkeit gegen Mitmenschen üben zu können. Milord, in finanzieller Hinsicht wäre es der schändlichste Undank, Ihre Hilfe nicht anzuerkennen. Eine andere Frage aber ist es, welcher Vorteil Kaspar in moralischer Hinsicht aus Ihrer Anteilnahme erwächst. Ich habe diesen Satz nicht gehört, Herr Baron. Bitte missverstehen Sie mich nicht. Sie erheben ihn weit über seinen Stand hinaus. Kennen Sie seinen Stand? Wissen Sie, ob wir nicht alle das Knie vor ihm zu beugen haben? Ja, wenn Sie ihm dieses Märchen auch noch einflüstern, dann ist er ganz und gar verloren. Wie soll sich dieser arme Mensch in der Welt zurechtfinden, die er erst seit 3 Jahren kennt? Sehen Sie, Milord, das ist der schädliche Einfluss, von dem ich spreche. Man soll ihm die Welt zeigen, mit der er auskommen muss. Wer ihm aber den Himmel verspricht und ihm den Himmel nicht geben kann, ja, der macht sich genauso schuldig wie jene, die ihm die Welt 15 Jahre lang vorenthielten. Ich weiß nicht, was Sie mit ihm vorhaben, aber ich weiß, dass er mit beiden Beinen fest auf die Erde gestellt werden muss. Da gehört er hin. Etwas wenig für das Kind Europas. Alles andere ist für sein ohnehin eitles Gemüt Gift. Mein Gift wird ihm gut bekommen. Ich sehe, wie unwohl sich Kaspar hier fühlt. Und ich habe mich deshalb entschlossen, die Sorge für Kaspars Existenz ganz zu übernehmen. Sobald ich von meiner Reise zurück bin, nehme ich ihn als meinen Pflegesohn nach England mit. Mein Gesuch an seine Majestät den König und die Behörden geht morgen ab. Milord, die Stadt Nürnberg wäre Ihnen dadurch zu größtem Dank verpflichtet. Herr Bürgermeister, ich bitte, mir die Décharge von meiner Vormundschaft zu erteilen, die mir Sorgen, Plagen und Lasten aller Art und so noch Undank und Verkennung meines guten, redlichen Willens eingetragen hat. Aber Herr Baron... Ich glaube, die Unterredung ist beendet. Milord wünscht es einem ungarischen Magnaten, nun einen englischen Thronanwärter zu machen. Exzellenz von Feuerbach, dem ich mehr Einsicht zutraue, hat andere Vermutungen. Gendarmerie Lieutenant Hickel wird Kaspar abholen und zu ihm nach Ansbach bringen, bis ich für ihn sorgen kann. Ich glaube, wir haben uns weiter nichts zu sagen. Nein, Milord. Herr Bürgermeister, Herr Baron, guten Abend. Sag doch nicht immer Exzellenz zu mir, Kaspar. Wenn wir beide allein sind, bin ich Herr von Feuerbach für dich. Komm, wir wollen uns hier an das Denkmal setzen. Das hat man dem Dichter Johann Peter Uz gesetzt, der hier in Ansbach geboren wurde und starb. Na, wie geht's denn jetzt in der Schule? Kommst du mit? Schwer. Oft tut mir der Kopf so weh. Ja, es war vielleicht nicht richtig, dich schon jetzt auf das Gymnasium zu schicken. Warum muss ich Latein lernen? Ich will kein Pfarrer werden. Um gründlich Deutsch zu können, muss man gut Latein gelernt haben. Ich kann jetzt Deutsch. Und mussten denn die Römer Deutsch lernen, um gut Lateinisch sprechen zu können? Tja, das ist nicht übel bemerkt, Kaspar. Aber wenn du weiter so brav lernst, dann nehme ich dich nächstes Jahr als Schreiber auf in die Kanzlei des Appellationsgerichtes. Magst du? Gern. Aber bis dahin wird Henry kommen und mich nach England mitnehmen. Ja, du weißt ja nicht, wie lange Lord Stanhope noch auf Reisen ist. Henry hat es mir fest versprochen. Er holt mich. Ich zweifle auch gar nicht daran, Kaspar. Aber gerade deswegen musst du doch sehen, deinen Altersgenossen gleichzukommen und ein brauchbarer Mensch zu werden. Ich hole sie nie ein. Manches weiß ich nicht, was sie schon als Kinder wussten. Ich bin 4 Jahre auf der Welt. Warum bist du denn jetzt wieder so traurig? Ich denke mir eben, wie es doch so viel Schönes auf der Welt gibt und wie lange ich schon gelebt habe und nichts davon gesehen habe. Manchmal wollte ich wäre nie aus meinem Kerker herausgekommen. Wer mich hineingetan, hätte mich auch drin lassen sollen. Dann hätte ich von allem nichts gewusst und hätte keinen Jammer darüber gehabt, dass ich kein Kind gewesen bin. Kaspar, die meisten Menschen, die unter diesen Herrlichkeiten aufwachsen, die betrachten sie als etwas Gewöhnliches, als etwas Alltägliches. Dir aber sind doch diese Genüsse in aller ihrer Frische, in aller ihrer Reinheit vorbehalten geblieben. Und damit hast du nicht nur einen Ersatz für die verlorene Jugend, sondern auch einen bedeutenden Vorzug vor allen anderen Menschen voraus. Da kommt er. Da. Was will der? Ruhig, ruhig. Was ist denn? Ein Spaziergänger wie wir. Wer ist das? Ja, ich kenne ihn auch nicht, aber deshalb muss es ja kein böser Mensch sein. Wirst denn du den Gedanken an ein geheimes Banditenmesser nie los? Ach. Na, aber Kaspar, du bist doch bei mir. Komm, wir wollen weitergehen. Ja. Siehst du dich immer noch nach dem Fremden um? Ja, wenn nur Henry bald käme. Na, ich erwarte Gendarmerie Jötner Hickel jeden Tag aus Ungarn zurück. Ach, ja, ja. Lord Stanhope hat ihn extra noch einmal nach Ungarn nach deinen Eltern geschickt. Ich finde das sehr edelmütig von ihm. Henry ist gut. Hast du wirklich einmal ungarische Worte gesprochen? Ich glaube, ja. Ich weiß nicht mehr. Ach, alle fragen mich immer. Ich will doch nur meine Mutter haben. Und hast du dich an ein Schloss dort erinnert? Wie die Nürnberger Burg. Ja, das schon. Aber wo es war... Na nun, wir werden ja sehen. Ich vermute etwas ganz anderes. Warum sagen Sie es mir nie? Ja, ich muss erst Klarheit haben. Nächstes Jahr wissen wir mehr. Wenn... ich noch lebe. Immer diese Angst, Kaspar. Lehrer Meier, Hickel, ich, die ganze Polizei, bewacht dich doch. Was fürchtest du denn noch? In Nürnberg hat er mich nicht tief genug getroffen. Immer ist er hinter mir her. Nicht er allein, viele. Ja, wer denn? Ich kenne sie nicht. Ich spüre sie aber. Du träumst ja, Kaspar. So, da sind wir, Leute. Ich will dich gut abliefern bei Frau Meier. Ach, Kaspar, schon zurück. Und Exzellenz selber. Ich öffne sofort. Pfleg dich Frau Meier gut? Die Mutter ist lieb. Und Herr Meier? Streng. Bitte einzutreten, Exzellenz. Na, zieh doch den Mantel aus, Kaspar. Wollen Exzellenz ablegen? Danke, aber ich muss zur Sitzung. Wenn Exzellenz wüssten, wer gerade eben zurückgekehrt ist. Ihr Diener, Exzellenz. Guten Abend, Herr Meier. Oh, und wen sehe ich da? Das ist aber eine Überraschung. Gendarmerie-Lieutenant Hickel zu eurer Exzellenz Befehl. Soeben aus Ungarn zurück. Kaspar, was sagst du jetzt? Er ist ganz starr. Herr Lieutenant, haben Sie meine Eltern entdeckt? Ja, du musst doch am besten wissen, ob ich sie finden konnte. Also ergebnislos? Vollkommen, Exzellenz. Hauser ist kein Ungar. Ich habe es gewusst. Ah, dann hättest du mir die Reise ersparen können. Was sagen Sie dazu? Läuft einfach hinaus. Ein typisches Beispiel für Hausers Haltung. Das sagte er nur so in seiner ersten furchtbaren Enttäuschung. Er wird sich sofort entschuldigen. Lassen Sie ihn nur. Ich muss aufs Gericht. Kann ich Sie dort um 8 Uhr erwarten zum Rapport, Herr Jüttner? Zu Befehl, Exzellenz. Auch wenn die Spur in Ungarn zu nichts geführt hat, ist Kaspar deshalb noch lange kein Betrüger. Guten Abend. Guten Abend, Exzellenz. Na ja, sein Hätschelkind war Kaspar ja schon immer. Und täglich wird er hochmütiger. Kein Wunder. Jeden Dienstag ist er bei Regierungspräsident von Stichaner, jeden Sonntag bei Exzellenz. Wir waren noch nie da eingeladen. Aber eher Lord Hauser oder sowas. Lord Landstreicher, nach meinem Gefühl. Sagen Sie das nur nicht so laut. Wenn das Hohe und Höchste Herrschaften hören, reden Sie sich um Kopf und Kragen. Dass Sie so dauernd fruchtlose Reisen machen müssen, um den angeblichen Kerker zu suchen oder seine Eltern. Ich tue, was mir befohlen wird. Aber im Übrigen erlaube ich mir, meine eigene Meinung zu haben. Das irrt Sie, Herr Jüttner. Vermutlich ist er aus einem Zirkus entlaufen. Dafür spricht sein glänzendes Reiten. Dann führte er die Komödie in Nürnberg auf, wollte Karriere machen, kam immer mehr ins Lügen und findet nun nicht mehr heraus. Das ist sehr möglich, Herr Lieutenant. Gut kombiniert, mein Kompliment. Aber nun sollten Sie hören, was Exzellenz von Feuerbach meint. Der größte Kriminalist des Jahrhunderts. Also unter uns. Ich finde, der größte Kriminalist des Jahrhunderts wird alt. Nicht wahr, das sage ich auch immer. Haben Sie das Buch von Exzellenz über Hauser gelesen? Hier, sehen Sie mal die erste Seite. Das Bild und dann erst der Titel. Kaspar Hauser, Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen. Von Amsel Ritter von Feuerbach, Ansbach 1832. Lesen Sie mal hier. Da beschreibt er, dass der Arm der bürgerlichen Gerechtigkeit nicht alle Höhen erreichen kann. Er spricht von Kolossen, die vor goldenen Burgtoren Wache stehen. Das heißt also ziemlich deutlich, er sucht Kaspars Eltern auf deutschen Thronen. Oh, das alte Märchen. Exzellenz scheint einen Roman geschrieben zu haben. Und dann die Widmung, bitte. Seine Herrlichkeit, Herrn Grafen Stanhope, Pair von Großbritannien. Niemand hat nähere Ansprüche auf diese Schriften. Ich glaube, Lord Stanhope scheint die ganze Geschichte satt zu haben. Mein Bericht hat ihn jedenfalls sehr ernüchtert. Ach. Ja, diese sinnlosen Anschuldigungen eines üblen Subjekts gegen eine ungarische Gräfin, die trafen zufällig mit Hausers Faseleien von einem Schloss in Ungarn und seiner Mutter zusammen. Weiter war es nichts. Das Schloss war bald gefunden. Aber die Gräfin ist nicht Hausers Mutter. Ich erhielt genaueste Auskünfte über die Familie. Lord Stanhope wird sehr erbaut sein von seinem Pflegesohn. Er reist nach England zurück, aber ohne Hauser. Ich sage Ihnen, der ganze Schwindel wird eines Tages sein Ende finden, nur anders, als es die Welt erwartet. Zum letzten Mal. Willst du mir dein Tagebuch zeigen, Hauser? Habe keins. Kaspar, wir wissen es doch. Mach Herrn Jüttner-Tickel doch nicht böse. Doch er ist immer böse mit mir. Ich als dein Lehrer verlange es, Kaspar. Zeig uns dein Tagebuch. Was darin steht, ist für mich. Andere brauchen es nicht zu lesen. Du wirst ja wissen, was du zu verbergen hast. Ich bin polizeilich befugt, dein Tagebuch zu lesen. Also her damit. Da will ich lieber sterben. So, kenn ich. Das kannst du tun. Stirb nur. Dann kann man auf deinem Grabstein lesen, hier liegt der Betrüger Kaspar Hauser. Sie kriegen es nicht. Was ich von dir zu wissen brauche, weiß ich. Darauf kannst du dich verlassen. Wenn Herr von Feuerbach noch lebte, würden Sie anders mit mir reden. Aber warten Sie nur, wenn Lord Stanhope zurückkommt. Dein Lord kommt nie mehr, wenn du es wissen willst. Exzellenz von Feuerbach kann dir auch nicht mehr helfen. Und die Nürnberger, die kümmern sich keine Deut um dich. Das Blatt hat sich gewendet, mein Junge. Wir kommen dir schon noch auf deine Schliche. Es ist nicht mehr auszuhalten mit ihm. Seit er im September dem König und der Königin vorgestellt wurde, redet er mit uns wie mit seinen Untertanen. Ja, als ob er ahnte, was Feuerbach vor seinem Tode noch für ein Luftschloss für ihn erbaut hat. Also bitte im Vertrauen. Sie sollen als Hausersbetreuer orientiert sein. Seien Sie versichert, dass wir schweigen. Ich verlasse mich darauf. Also, was meinen Sie, wer der Herr Gerichtsschreiber Hauser nach Feuerbachs Meinung ist? Fallen Sie ruhig auf die Knie. Der Erbprinz von Baden. Der Erbprinz? Von Baden, jawohl. Laut Exzellenz von Feuerbachs Schreiben an die verwitwete Königin Caroline von Bayern. Das hat er an Ihre Majestät geschrieben? Am 27. Januar 1833, ob Sie es glauben oder nicht. Wir haben genug Scherereien damit auf dem Gericht gehabt. Ja, aber wie kam denn Exzellenz auf so etwas? Also, was ich Ihnen jetzt erzähle, ist gefährlich, sobald es über Ihre Lippen kommt. Sie wissen, dass der jetzige Großherzog von Baden eigentlich nicht thronfolgeberechtigt war, denn er stammt ja aus der zweiten morganatischen Ehe seines Vaters mit dem Freifräulein Luise von Geiersberg. Der jetzigen Reichsgräfin von Hochberg? Jawohl. und deren Sohn wäre nie auf den Thron gelangt, wenn nicht der rechtmäßige Nachfolger ohne männliche Erben gestorben wäre. Großherzog Karl hatte zwar zwei Söhne, aber beide starben ganz früh. Der Ältere, also der Thronfolger, wurde 1812 geboren und starb im gleichen Jahr. Oder, wie Exzellenz von Feuerbach nun behauptet, er starb nicht. Die Gräfin Hochberg habe ihn nur beseitigt, um ihren Sohn auf den Thron Badens zu bringen. Dafür sei das todkranke Kind irgendwelcher Leute untergeschoben, das nun auch bald starb und als Erbprinz von Baden begraben wurde. Den wirklichen, das war nun Feuerbachs Idee, soll die Gräfin in einem Kerker... Kaspar? ...erraten. Nach dem Brief, den Hauser bei sich trug, als er in Nürnberg auftauchte, war er im Oktober 1812 als Kind von Fremden gefunden worden, also genau zur gleichen Zeit, als das älteste Kind Großherzogs Karls starb. Herr Meier, ich gehe zu Herrn Pfarrer Fuhrmann. Bitte? Aber ich glaube nicht, dass er jetzt zu Hause ist. Wie spät ist es? 3 Uhr vorüber. Danke. Ich muss gehen. Ob er gehorcht hat? Sonderbar. Wie er aussah, was? Ach, er ist die ganzen letzten Tage unleidlich. Ich glaube niemals, dass er der Erbprinz von Baden ist. Ich auch nicht. Neulich haben wir sogar einen Orgelmann verhaftet, der eine Moritat darauf sah. Warum hätte die Gräfin ihn dann nicht einfach umgebracht? Ganz recht. Dafür diese lange, gefährliche Einkerkerung. Oh, Exzellenz half sich mit dem alten Motiv. Der beauftragte Mörder habe Gewissensbisse bekommen und ihn leben lassen. Allerdings im Kerker. Lächerlich. Ja, unserer Meinung nach. Aber sogar seine Majestät, unser König, scheint daran zu glauben. Seine Majestät schreiben auch Gedichte. Majestät ist der Gräfin Hochberg nicht gewogen. Und daher käme ihm Kaspar als Erbprinz von Baden recht gelegen. Ich verstehe nicht. Nur seine Majestät hätte doch gar nichts davon. Nein, aber die Hochbergchen hätten den Schaden. Der jetzige Großherzog müsste abdanken. Daran glaube ich niemals. Ich auch nicht. Aber eben wegen dieser Sache ist man höheren Ortes auf Hausers Tagebuch so erpicht. Ach, ich verstehe, Herr Ljötner. Nichts leichter als das. Durchsuchen wir doch sein Zimmer, solange er fort ist. Sehr gut. Bitte, gehen Sie voran. Mein Gott, was ist denn hier passiert? Ein grässlicher Rauch. Mach das Fenster auf, Jette. Ja. Ist der Ofen kaputt? Oh, das wäre mir neu. Keineswegs. Aber sehen Sie, hier. Er hat etwas verbrannt. Natürlich, da liegt ja noch angekohltes Papier. Der hat sein Tagebuch verbrannt, das sage ich dir. Das wird es sein. Der ganze Ofen ist ja mit Papier verstopft. Und was liegt denn hier zerrissen? Schau an, Jette. Sein englisches Wörterbuch. Ja. Na, das hat er auch kaum mehr nötig. Ein scheußliches Wetter draußen. Mach lieber das Fenster wieder zu, Jette. Ja, meinetwegen. Aber die Klappe muss offen bleiben, sonst kann doch der Qual... Ja, da kommt ja Kaspar zurück. Jetzt schon? Oh, wie läuft der denn? Als ob er betrunken wäre. Wo? Sehen Sie, da. Ja, na hören Sie mal, das sieht aber komisch aus. Ach, vielleicht fehlt ihm was. Ich mach ihm auf. Kommen Sie mit, Herr Meier. Ja, Kaspar, ich komm ja schon. Immer ist etwas los mit ihm. Ja, ich komm doch gleich. Was ist denn, Jette? Schnell, ich kann ihn nicht halten. Um Gottes Willen. So kommen Sie. Fass an, da. Kaspar, was ist denn? Ist was geschehen? Nun rede doch, Hauser. Gott, der blutet ja. Wo denn, Kaspar? Zeig es doch. Wo? Da links? Also rede endlich, wenn wir dir helfen sollen. Was war? Hofgarten gegangen. Mann, Messer gehabt. Beutel geben. Gestochen. Ich laufen, was konnte. Beutel noch dort liegen. Im Hofgarten hat dich ein Mann gestochen? Wie es glaubt. Jetzt hast du deinen dümmsten Streich gemacht, Hauser. Der wird keinen so guten Ausgang nehmen wie in Nürnberg. Hab's nicht selbst getan. Gott wissen. Also dann los zum Hofgarten hinüber. Ich alarmiere inzwischen die Polizei. Kannst du gehen, Kaspar? Glaube, ja. Dann komm. So, ich halte dich. Ich mach dein Bett zurecht, Kaspar. Ach du lieber Gott. Langsam, so geht es schon. Ja, geht schon. Wo ist denn das passiert? Hofgarten. Bei uns. Beim Denkmal? Ja. Großer Mann, mehr alt als jung, hatte einen Mantel um. Kannst du die Stelle genau zeigen? Kann nicht angeben. Als ich den Stich hatte, gleich davon gelaufen. An dem Ort muss noch ein Beutel liegen. Den wird Hickel schon finden. Wie kamst du denn in den Hofgarten? Ich denke, du warst bei Pfarrer Fuhrmann. Hinbestellt. Wer hat dich hinbestellt? Heute um 9 im Gericht ein Mann. Warum? Wollte mir artesischen Brunnen zeigen. Wie kann denn so etwas mittags um 3:30 im Hofgarten passieren? Waren denn keine Leute da? Keine. Natürlich, mittags schläft alles. Mein Gott, Kaspar, Dr. Heidenreich kommt schon, ich habe ihn holen lassen. Gut. Entschuldige mich, ich muss an die Tür. Wer ist da? Ich, Heckel. Ach, Sie? Ja, ich habe einen Mann von der Wache mitgebracht. Herrlein, Sie bleiben in der Diele, bis ich Sie rufe. Können wir in Ihr Zimmer gehen, Herr Meier? Bitte. Danke. Also hören Sie mal. Das ist der neueste Schwindel von dem Kerl. Im Hofgarten ist überhaupt nichts zu entdecken. Was gibt er denn an? Ein Mann habe ihn in den Hofgarten bestellt, um ihm etwas am artesischen Brunnen zu zeigen. Und da geht er hin? Er, der sonst aus Angst vor Ermordung schlottert? Ich verstehe es auch nicht. Beim Denkmal von Uz soll ihm der Fremde einen Beutel gegeben und ihn dabei gestochen haben. Der Beutel müsse noch da liegen, sagt er. So, Augenblick. Herrlein, beim Uzschen Denkmal soll noch mal alles nach einem Beutel abgesucht werden, aber sofort. Dr. Heidenreich holt Medizinalrat Horlacher und Landgerichtsphysikus Albert. Warum? Steht es schlimm? Ja, Kaspar hat unter der linken Brustwarze eine tiefe Wunde. 3/4 Zoll lang, sagt der Doktor. Er könne mit dem Finger durch die Wunde über 1 Zoll tief in die Brusthöhle hineinfassen. Mein Gott. Kann man mit ihm sprechen? Ja, ist wohl schwach, aber ich glaube... Also kommen Sie, schreiben Sie bitte alles mit, was wir sprechen. Ja. Kaspar, wie fühlst du dich? Habe Schmerzen auf der Brust. Ich muss dich einiges fragen. Wo hat dich jemand in den Hofgarten bestellt? Vor der Stiege, wo man ins Gericht hinaufgeht. Heute Morgen um 9. Wer hat dich bestellt? Sah aus wie ein Arbeiter. Sagte eine Empfehlung von Herrn Hofgärtner. Weiter. Und ich sollte nach 3 Uhr in den Hofgarten gehen, wo mir alles von dem Brunnen gezeigt werden würde, den sie graben. Ich kann nicht so schnell sprechen. Und nun? Ich ging von Pfarrer Fuhrmann durch die Jägerstraße in den Hofgarten, gerade auf den artesischen Brunnen zu. Da war niemand. Da ging ich am Denkmal vorbei und da kam ein Mann auf mich zu. Derselbe, der dich hinbestellt hatte? Nein, ein anderer. Hatte ein großes, rotes Gesicht, schwarzen Bart, mittelgroß, etwa 50 alt. Und was tat der? Gab mir einen Beutel, sagte, ich mache ihm den Beutel zum Präsent. Und wie ich ihn nehmen wollte, stach er mich. Was geschah dann? Ich ließ den Beutel fallen, lief gleich nach Haus, dass mich niemand einholen konnte. Und der Mann? Ich sah mich nicht mehr um, weiß nicht, was der Mann getan, wohin er sich gewendet hat. Mit was für einem Instrument hat dich der Mann gestochen? Ich weiß nicht, weil ich mehr auf den Beutel sah. Glaube, es war ein Stilett, sehr lang. War denn sonst kein Mensch im ganzen Hofgarten? Ich kann nicht mehr. Bitte, die Mutter will ich. Hier bin ich ja, Kaspar. Schlaf jetzt. Weh, viel weh. Gleich kommt der Doktor wieder. Kommen Sie, Herr Lüttner. Gehen wir in mein Zimmer. Gut, das genügt auch für heute. Glauben Sie an die Geschichte? Nein, aber die Untersuchungen sind maßgebend. Erinnern Sie sich, wie er vorher gesagt hat? Da will ich lieber sterben. Und das sagte er immer, bevor etwas passierte. Merkwürdig. Tja, das Interesse für ihn alarmt allerseits. Deshalb will er wahrscheinlich wieder einmal die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich lenken. In Nürnberg ist ihm das ja so schön geglückt. Das werden die Ärzte sein. Meine Frau öffnet schon. Wenn er den Weg vom Hofgarten bis hier machen und noch so lange reden kann, wird es mit der Wunde nicht viel auf sich haben. Sie soll ja auch nur Effekt machen. An Selbstmord denkt er nicht. Wenn aber nun doch einer... Wissen Sie, mir geht es nicht aus dem Kopf, was Sie von der Gräfin Hochberg sagten. Lieber Herr Meier, die ganze Polizei von Ansbach ist auf den Beinen. Wenn es einen Mörder gibt, werden wir ihn finden. Aber ich sage Ihnen, wir finden keinen. Der Medizinalrat sagt, es sei nicht so schlimm. Herz und Lunge sind nicht verletzt und er sieht keine Lebensgefahr. Na also, was habe ich gesagt? Und diesen Beutel hat Herrlein tatsächlich im Hofgarten gefunden. Was? Herrlein soll warten. Da ist ein Zettel drin, mit Bleistift beschrieben, aber kann ihn nicht lesen. Es ist Spiegelschrift. Sie müssen den Zettel umgekehrt gegen das Licht halten, so können Sie es lesen. Abzugeben, Hauser wird es euch ganz genau erzählen können, wie ich aussehe und woher ich bin. Den Hauser die Mühe zu ersparen, will ich es euch selber sagen, woher ich komme. Ich komme von der bayerischen Grenze. am Flusse. Ich will euch sogar noch den Namen sagen. M.L.Ö. Ist das Hauser Schrift? Keineswegs. Verrückte Geschichte. Ich muss zur Polizei. Herrlein, das Zeug hier kommt zum Gericht und dieses Protokoll der Aussagen Hausers ebenfalls. Schreiben Sie dazu. Erste Vernehmung in Sachen Verwundung Hauser, 14. Dezember 1833, nachmittags 4 Uhr. Ich komme morgen wieder. Da wird er wohl aufstehen können. Und wenn nicht, machen wir ihm Beine. Guten Abend. Herr Lüttner, es scheint zu Ende zu gehen. Wer ist bei ihm? Mein Mann und Professor Daumer. Muss der dabei sein? Es ist sein früherer Lehrer, wissen Sie. Und er ist extra von Nürnberg gekommen, als er von dem Mord hörte. Von dem Mord? Liebe Frau Meier, das wollen Sie doch bitte der Polizei überlassen. 4 Tage suchen wir vergebens nach dem Mörder. Aber was soll ihn denn zum Selbstmord getrieben haben? Der war nicht beabsichtigt von ihm. Er hat natürlich nicht daran gedacht, dass die Wunde sich so schlimm entzünden könnte. Ich kann das nicht glauben. Ich glaube es nicht. Bitte kommen Sie. Dürfen wir? Ja, komm. Er liegt in tiefer Ohnmacht. Sie kennen Professor Daumer, Herr Lüttner? Aus Nürnberg. Ich hatte Sie erwartet, Herr Professor. Ja, ich wollte eigentlich gar nicht kommen. Hier stirbt ein Mensch und Sie diktieren Akten. Es werden nicht die letzten Akten über Hause sein. Akten? Etwas Liebe hätte ihm geholfen. Herr Professor, ich will gar nicht von mir sprechen, aber Exzellenz von Feuerbach... Ja, er hat seine Liebe zu ihm mit dem Tode bezahlen müssen. Ach, Sie glauben auch an das Märchen von seiner Vergiftung. Seien Sie vorsichtig mit Ihren Äußerungen, rate ich Ihnen. Warum denn, Herr Lüttner? Wäre das etwa eine Majestätsbeleidigung? Dann stimmt er ja meiner Ansicht, dass der Mörder eine Krone trägt. Ich will es Ihrer begreiflichen Erregung zugutehalten. Je höher der Auftraggeber, desto leichter findet sich ein bezahlter Dolch. Ah, Sie kennen wohl sogar den Mörder. Wollen Sie uns die Arbeit nicht etwas erleichtern? Sie werden es mir ja doch nicht glauben. Nein, denn Sie sehen das wirkliche Trauerspiel hier nicht. Sie sehen nicht in die Seele dieses gequälten Menschen, der sich in eine Lüge verrannte, aus der er nicht mehr herausfand. Der schließlich keine Rettung sah, als sich die Haut zu ritzen und dem nun die Wundeiterung das erlösende Ende bringt. Die Erlösung? Wir alle hätten ihn erlöst, wenn wir ihm seine Recht verschafft hätten. Nein, wenn wir ihn von der Last seiner Lüge befreit hätten. Kaspar erwacht. Kaspar, hörst du uns? Ja. Ich bin's, Kaspar. Dein erster Lehrer. Na, erkennst du mich? Professor. Ja. Danke. Vertrau auf Gott, Kaspar. Hast du mir etwas zu sagen? Ich will ja gern verzeihen. Aber ich weiß nicht, wer mir's getan hat. Wir wollen beten, Kaspar. Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ermüdete Haupt erbittet sich Ruhe, indem es so schwer gegangen ist, bis es den rechten Weg gegangen ist. Er schläft wieder. Nein, sieh nur seinen Finger. Als ob er schreibt. Muss noch viel schreiben. Er fiebert. Aber wir sind ja bei dir, mein Kind. Ich werde jetzt vielleicht nur noch einige Stunden auf dieser Welt leben. Gott hat mir immer die besten Menschen gegeben. Danke, Professor. Aber das Ungeheuer war stärker als ich. Was meinst du, Kaspar? Dass Henry so viel Gutes getan hat, ist eigentlich noch sein Schutz. Er spricht von Lord Stanhope. Sonst wäre er auch verloren. Was meint er? Ich habe es geahnt. Lord Stanhope war es. Was? Sein Mörder? Unsinn. Er will noch etwas sagen. Schwerer Kampf, den kann nicht jeder Mensch bestehen. Gott wird dir helfen. Bin müde. Muss noch große Reise machen. Er ist tot. Herr, erbarme dich dieser armen Seele. Kaspar, Jetzt ist er endlich bei seiner Mutter. Wer war dieser Mensch? Wir wissen es nicht. Ob wir es je wissen werden? Man kann nicht beweisen, dass er von hoher Abstammung war. Man kann nicht beweisen, dass er ein Betrüger war. Vielleicht wird das Rätsel in ferner Zeit einmal gelöst. Ich glaube, nie. Schreiben wir auf seinen Grabstein. Hic jacet Kasparus Hauser. Hier ruht Kaspar Hauser. Enigma sui temporis, das Rätsel seiner Zeit. Ignota nativitas, unbekannt war seine Geburt. Occulta mors, geheimnisvoll sein Tod. Kaspar Hauser, das Rätsel seiner Zeit, nach authentischen Quellen von Kurt E. Heine. Die Hauptrollen und ihre Sprecher waren Kaspar Hauser, Erik Schumann, Johann Christoph Wüst, Polizeirottmeister in Nürnberg, Heinz Stöver, Christoph Joachim Wilhelm von Scheuerl, Polizeikommissar, Johannes Schauer, Georg Leonard Weikmann, Schuhmachermeister in Nürnberg, Werner Xandri, Andreas Hiltet, Gefängniswärter des Festener Turms in Nürnberg, Bogislav von Heiden, Friedrich Daumer, Gymnasialprofessor in Nürnberg, Otto Ruwell, Elisabeth Johanna Daumer, seine Mutter, Antonie Schön-Siener, Anna-Katharina Daumer, seine Schwester, Ingeborg Keu, Binder, Bürgermeister von Nürnberg, Fritz Saalfeld, Gottlieb Freiherr von Tucher, Ratsakzessist in Nürnberg, Hans-Martin Köttenich, Anselm Ritter von Feuerbach, Appellationsgerichtspräsident in Ansbach, Willi Umminger, Philip Henry Earl of Stainhope, Friedrich Schönfelder, Dr. Meyer, Lehrer in Ansbach, Rudolf Ried, Henriette, seine Frau, Sophie Coseus, Hickel, Gendarmerie-Lieutenant, Otto Stern. Musik, Willi Berking, Ton, Reinhard Krawulski, Regie, Theodor Steiner.